Kapitel 18. Fasten im Neuen Bund. Vielleicht fragst du dich, was Fasten in einem Buch über Leben ohne Begrenzungen verloren hat. Ich werde dir zeigen, wie Fasten die Begrenzungen in deinem Leben entfernt. Erinnere dich daran, dass Gott mir sagte, er legt seinem Volk keine Beschränkungen auf. Sie begrenzen sich selbst durch den Unglauben in ihrem Herzen. Seit ich über das Leben im Neuen Bund lehre, wurde mir oft diese Frage gestellt: Müssen wir noch fasten? Während die Botschaft der Gnade sich weltweit ausbreitet, brauchen Menschen, die ihr gesamtes Leben unter dem Gesetz verbracht haben, Zeit zur Anpassung. Plötzlich erkennen sie, dass sie bedingungslos geliebt werden und nichts tun müssen, um sich Gottes Gunst zu verdienen. Zuvor war ihr Fasten durch Selbstgerechtigkeit motiviert oder dadurch, Gunst beim Herrn zu erlangen. Es ist logisch, dass sie denken, sie müssten nicht mehr fasten, nachdem sie Gottes unverdiente Gunst bereits haben. Ich bin zutiefst begeistert über die unzähligen Zeugnisse von Menschen und ganzen Gemeinden, die die Botschaft des Neuen Bundes angenommen haben. Ich bin ein Mann, der leidenschaftlich über den Neuen Bund lehrt, den die Botschaft der Gnade völlig ergriffen hat, der sich täglich an der bedingungslosen Liebe und Gunst des Herrn erfreut und doch einen fastenden Lebensstil führt. Das verwirrt einige Menschen und bringt ein Durcheinander in ihr Denken. Ich glaube, dieses und das nächste Kapitel wird einige dieser Verwirrungen auflösen. Müssen wir fasten? Meinem Verständnis nach gibt es absolut keinen Zweifel darüber, dass Fasten ein Teil des normalen Christenlebens ist. In Matthäus 6, 1-18 lehrt Jesus seine Jünger in einem und demselben Zusammenhang drei wichtige Aspekte des christlichen Lebens. Diese drei Schwerpunkte sind Geben, Gebet und Fasten. Jesus hat diese drei Bereiche nicht getrennt, sondern sie vielmehr in eine einzige Lehreinheit für seine Jünger verpackt. Damit wir dieses Thema völlig verstehen können, möchte ich mit dir den gesamten langen Text lesen. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn du bettest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du bettest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten: Unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Kein Christ würde je bezweifeln, dass wir beten und geben sollen, und doch gibt es Christen, die bezweifeln, dass wir fasten sollen. Die Tatsache, dass Jesus alle drei Punkte als ein Thema lehrt, macht es jedoch für mich klar, dass Fasten genauso ein Teil des Christenlebens ist wie beten und geben. Dreimal finden wir, dass Jesus das Wort wenn und nicht falls im Zusammenhang mit geben, beten und fasten verwendet. Das zeigt ganz deutlich, dass er von seinen Jüngern erwartet, diese drei Dinge zu tun. 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. 5. Und wenn du bettest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Der Grund, warum Jesus die Worte wenn du fastest verwendet, liegt darin, dass er es für selbstverständlich hält, dass seine Jünger fasten. Er hat ihnen nur aufgetragen, es anders als in ihrer Kultur und Religion üblich zu tun. Die Geschichte überliefert, dass die religiösen Juden einen Tag pro Woche von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang fasteten. Die Pharisäer wollten jedoch noch gerechter erscheinen und fasteten zwei Tage pro Woche, montags und donnerstags, weil diese Markttage und die Straßen voller Menschen waren. Sie schmierten sich weiße Farbe ins Gesicht und standen an den Straßenecken der geschäftigen Märkte, damit die vorübergehende Menschenmenge sie sehen konnte. Ich muss dich daran erinnern, dass Jesus hier zu jüdischen Männern in einem jüdischen Kulturkreis spricht. Als er zu seinen Jüngern über Fasten redete, haben Sie zwei Dinge verstanden? Jede religiöse Person fastet einen Tag pro Woche und die besonders religiösen fasten zwei Tage pro Woche. Als Jesus Sie über Fasten lehrte, haben Sie es als völlig selbstverständlich empfunden, zu fasten. Was so radikal an seiner Lehre war, ist die Tatsache, dass er Ihnen auftrug, es völlig anders zu tun. Wenn wir das Leben Jesu studieren, sehen wir, dass er Religion und das religiöse Denken stets konfrontierte. Er brach wiederholt den Sabbat und beleidigte damit religiöse Menschen. Er gab sich mit Sündern in solch einem Ausmaß ab, dass er als Weinsäufer und Schlemmer bezeichnet wurde. Ich glaube, dass Jesu Jünger trotz seiner klaren Instruktionen über die Wichtigkeit und Art des Fastens zu dieser Zeit nicht fasteten. Wir werden das später noch sehen. Ich bin ein großer Fan ausgedehnten Fastens, aber was mich traurig macht, ist die Tatsache, dass in der christlichen Welt mangelndes Verständnis über dieses Thema vorherrscht. Denke daran, dass Jesus zu einem Kulturkreis sprach, in dem Fasten eine regelmäßige, wöchentliche Aktivität war. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Gemeinden gemeinsame, lange Fastenzeiten halten. Jedoch halte ich nichts von der Einstellung, dass weil zweimal im Jahr eine längere Zeit gefastet wird, es Fastens schon genug ist. Das ist für mich genauso absurd wie zu sagen, ich gebe zweimal im Jahr einen größeren Geldbetrag, und damit hat es sich. Ich möchte der Gemeinde dieses Jahr nichts mehr geben, wir könnten dasselbe Prinzip auf Gebet anwenden. Du betest auch nicht zweimal im Jahr drei Tage und Nächte lang, und das war's dann. Jeder Christ würde mir da recht geben, und doch, beim Fasten gehen wir die Sache völlig anders an, daher, als Jesus zu ihnen sagte, wenn du fastest, verstanden sie deutlich, dass es mindestens einmal, wenn nicht zweimal pro Woche von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang stattfinden sollte. Das war von ihrer Hingabe abhängig. Jesus sagte nicht, dass mit dem Fasten selbst etwas nicht stimme, sondern nur mit der Einstellung, mit der man fastet. Erlaube mir, dir eine von hunderten übernatürlicher Erfahrungen während eines längeren Fastens zu erzählen. Wir lebten in Wien, Österreich, als Gott mir sagte, ich sollte ein 40-tägiges Fasten ohne jegliches Essen machen. Ich sagte zum Herrn, wenn du die Engel am Ende deiner Fastenzeit brauchtest, damit sie dir dienen, so brauche ich sie zu Beginn meines Fastens, es war der erste Tag des Fastens. Unser jüngerer Sohn war 9 Jahre alt und musste eine Woche lang mit auf einen Schulausflug. Wir lebten nur etwa 10 Minuten von seiner Schule entfernt. An jenem Morgen sagte ich zu meinem Sohn, ich werde mit dir zur Schule gehen und deinen Koffer tragen, du kannst den Hund an der Leine führen, wir hatten einen sehr großen Golden Retriever, stark und muskuläre, 45 Kilogramm schwer. Wenn er andere große, starke Rüden sah, mussten wir ihn fernhalten, da er stets raufen wollte. Mein Sohn und ich gingen also am Gehsteig dahin, als ein großer Schäferhund auf uns zukam und mein Sohn wusste, er würde nicht stark genug sein, um unseren Hund zurückzuhalten. Er sagte, Papa, ich gehe auf die andere Straßenseite und wenn der Hund vorbei ist, komme ich zurück und das tat er. Als der andere Hund weg war, begann mein Sohn wieder die Straße zu überqueren, um zu mir zu kommen. Ich rief den Hund zu mir. Mein Sohn hatte die Leine um sein Handgelenk gewickelt und der Hund zog ihn in meine Richtung. Ich hatte nicht gesehen, dass eine Straßenbahn mit hoher Geschwindigkeit ganz in der Nähe meines Sohnes unterwegs war. Er hatte nicht die Kraft, den Hund zurückzuhalten, konnte jedoch auch seine Hand nicht aus der Schlinge ziehen, und so waren beide bereits laufend in meine Richtung unterwegs. In meinen Gedanken sah ich bereits einen toten Sohn und Hund. Ich rief aus, Jesus, und in demselben Moment schossen zwei Engel vom Himmel, die ich deutlich sah, und mein Sohn sagte später, dass er sie ebenfalls gesehen hatte, schubsten und hielten meinen Sohn und den Hund zurück und retteten so ihr Leben. Erinnerst du dich, dass ich Gott sagte, ich bräuchte seine Engel zu Beginn meiner Fastenzeit, und das war am ersten Tag.